Kapitel 32 Die geheime Höhle. Ich rannte den völlig verwirrten Sketti um, der noch gar nicht richtig begriffen hatte, was los war, und stand dann neben der Arena. Schon kamen einige Gardisten auf mich zu. »Stehen bleiben!« rief Schakal und zielte mit seiner Armbrust auf mich. Ich achtete nicht darauf, sondern rannte. Der Bolzen surrte durch die Luft. Ein Feuerball traf ihn und verbrannte ihn zu Asche. »Was zum...« Schakal schien völlig verwirrt. »Was tust du da, Magier?« rief ein anderer. Ich rannte weiter, ohne mich umzusehen. »Haltet ihn! Haltet ihn!« Ich sah aus den Augenwinkeln den Schein eines großen Feuers, wagte es aber nicht, mich umzusehen, sondern rannte stattdessen um eine Ecke. Jemand packte meine Hand. Ich versuchte, mich loszureißen, doch eine Stimme sagte, »Ich bin's, Idiot! Komm mit!« Ich wurde an der Hand weitergezogen. Ohne zu zögern folgte ich der Person. Erst nach einigen Sekunden registrierte ich, dass diese helle und weiche, wenn auch feste Stimme und die kleine, für einen Mann viel zu zierliche und viel zu weiche Hand unmöglich einer der Gardisten gehören konnte. Velaya rannte mit mir in Richtung Nordtor, während der Lärm hinter uns immer weiter abstarb. Kurz vor dem Tor ließ sie mich los. »Renn zur Baumgruppe am Wall, da treffen wir uns wieder!« »Aber...« »Lauf!« Ich tat, wie mir geheißen, während Velaya auf den Wall zurannte und geschickt aufs Dach einer der Hütten sprang. Im nächsten Moment bog ich um die Ecke. Die beiden Torwachen blickten verwundert drein, als ich an ihnen vorbeirannte. Einer von ihnen rief mir etwas nach. Was es war, hörte ich nicht. Dann bog ich nach rechts und rannte zu der kleinen Baumgruppe, an der ich meine ersten Lektionen im Schwertkampf erhalten hatte. Schon löste sich ein Schatten aus der Dunkelheit, rannte auf mich zu, packte mich bei der Hand und zerrte mich in Richtung Fluss. »Was sollte das?« fragte ich, während Velaya mich hinter sich herzog. »Dämliche Frage. Wenn die Gardisten sehen, dass ich dir helfe, wird der Speiseplan des Schattenläufers nochmal ergänzt.« »Und wie bei Belia bist du über den Wall gekommen?« »Wir hatten den Fluss erreicht.« »Geklettert natürlich. Wozu bin ich die Katze von Vanguard?« sagte Velaya und sprang dann ohne Vorwarnung in den Fluss. Etwas perplex stand ich am Ufer. Dann tauchte ihr Kopf wieder aus dem nächtlichen schwarzen Wasser auf. »Komm schon!« Ich zögerte kurz, dann sprang auch ich. Das Wasser war zu dieser Jahreszeit recht warm, aber es gab Angenehmeres, als in voller Rüstung in einen Fluss zu springen. »Was wird das?« fragte ich. »Tauch mir einfach nach«, sagte Velaya, deren Kopf nun vor einem großen Felsen auf der anderen Seite des Flusses aus dem Wasser schaute. »Tauchen was?« Doch Velaya war schon längst verschwunden. Also holte ich tief Luft und tauchte unter. Velaya schwamm auf einige Wasserpflanzen vor dem großen Felsen zu. Dann war sie plötzlich verschwunden. Verwirrt schwamm ich an den Felsen heran, langte mit der Hand in die Wasserpflanzen und schob sie zur Seite. Vor mir tat sich ein kleiner Tunnel auf, der selbst ohne die Wasserpflanzen nicht leicht zu finden gewesen wäre. Mit einem kräftigen Stoß schwamm ich in den Tunnel. Er war schmal. Darin zu wenden schien unmöglich. Dann erreichte ich das Ende des Tunnels. Über mir sah ich die Wasseroberfläche. Mit einem kräftigen Stoß schwamm ich nach oben und tauchte prustend auf. Ich befand mich in einer kleinen Höhle im Inneren des Felsens. Der Tunnel, durch den wir geschwommen waren, war der einzige Eingang. Der Großteil der Höhle wurde von Wasser eingenommen. Doch auf einer Seite gab es einen aus der Wand ragenden Felsvorsprung. Velaya kniete darauf bereits nieder und reichte mir die Hand. Ich griff nach ihrer Hand, kletterte ans Ufer und kniete mich neben sie. Die Decke war zu niedrig, als dass ein erwachsener Mensch hier hätte stehen können, doch knien konnte man hier, auch wenn das auf den harten Felsen nicht sehr bequem war. Einen Moment saßen wir keuchend nebeneinander. Velaya strich sich eine nasse Strähne schwarzen Haares, die ihr im Gesicht klebte, nach hinten. »Verdammter Idiot«, brachte sie schließlich keuchend heraus. »Ich konnte doch nicht wissen«, keuchte ich. Velaya drehte sich und lehnte sich mit dem Rücken gegen den Felsen. »Man sollte meinen, du wärst inzwischen lange genug hier und würdest Gomez gut genug kennen.« »Hätte ich Bloodwyn umbringen sollen?« Velaya schüttelte den Kopf. Dann schlug sie sich die Hände vors Gesicht und seufzte. Du hättest dich gar nicht auf diesen verdammten Kampf einlassen sollen, sagte sie nach einigen Sekunden und wischte sich langsam Schweiß und Wasser aus dem Gesicht. Ich nickte betrübt. Ist schon gut. Velaya legte ihre Hände auf die meine. Ich erschauderte. Sie blickte mich an. Ich war erstaunt. Noch nie hatte ich so viel Zärtlichkeit in diesem Gesicht liegen sehen. Ich bin trotzdem froh, dass du ihn am Leben gelassen hast. Wenn du ein Mörder wie er wärst. Was? Was dann? Nichts. Sie ließ meine Hand los, als wären sie elektrisch geladen. Wir saßen kurz schweigend da, dann krabbelte sie an den Rand des Felsvorsprunges. Milton hat sie abgelenkt und aufgehalten, und Diego wird sie hinhalten und dafür sorgen, dass ihnen meine Abwesenheit nicht auffällt. Aber wenn ich nicht bald zurückkehre, werden sie es doch bemerken. Milton. Er hat seine Magie benutzt, um sie aufzuhalten. Was werden sie mit ihm machen? Ich machte mir nun Vorwürfe. Was würden sie mit Milton machen? Und was, wenn Velayas Abwesenheit auffiel? Keine Sorge, Milton wird es gut gehen. Du weißt doch, die Magier sind unantastbar. Keiner traut sich an die ran, Gomez am allerwenigsten. Der kriegt eine Strafpredigt und einen Haufen Arbeiten von Coristo und das war's. Ich wollte doch nicht, dass einer von euch... Ist schon gut. Warte jetzt hier und leg dich schlafen. Ich komme, sobald ich kann. Und damit sprang sie ins Wasser und tauchte nach draußen. Ich legte mich hin. Doch meine wild kreisenden Gedanken, die ich kaum ordnen konnte, meine Angst um meine Freunde und die Frage, was ich jetzt tun sollte, hielten mich wach. Und der harte Boden tat sein Übriges dazu. Schließlich fiel ich in einen unruhigen Schlaf. Dennoch träumte ich wieder von Xardas. Einige Tropfen Wasser spritzten mir ins Gesicht und weckten mich. Ich erhob mich etwas schläfrig. Dann erblickte ich Velaya, wie sie gerade aus dem Wasser stieg. Sie hatte eine große lederne Tasche dabei. Meine Tasche. Ich war sofort hellwach. Und, wie ist die Lage? Alles gut. Sie setzte sich neben mich. Gomez ist stinksauer auf Milton, aber er hat sich nicht an ihn rangetraut. Alles, was passiert ist, ist, dass Coristo eine Strafpredigt gehalten und ihm unzählige Arbeiten aufgehalst hat. Wie ich es gesagt habe. Ich kann halt hell sehen. Und sie haben ihm seine mächtigste Rune abgenommen, seine Feuersturmrune. Das wollte ich nicht. Ich blickte betrübt auf die Wasseroberfläche. Jetzt hör endlich mit diesen Schuldgefühlen auf. Velaya stellte die Tasche vor sich auf den Boden. Hat dich jemand gesehen? Wollte ich wissen. Velaya lachte. Niemand sieht die Katze von Vanguard, wenn sie nicht gesehen werden will. Außerdem ist es noch saufrüh. Die Sonne ist gerade erst aufgegangen. Der Einzige, der schon wach ist, ist Torus. Der steht schon vorm Tor. Wie immer. Ich musste lachen. Schläft er eigentlich nie? Ich hab's noch nie erlebt, gab sie grinsend zurück. Apropos schlafen, ergriff ich wieder das Wort. Du hast nicht zufällig ein bequemeres Versteck. Hier holt man sich beim Schlafen ja nur Kreuzweh. Klar, wenn du lieber zum Treffpunkt der vier Freunde willst. Der ist auch gut versteckt und ich glaube nicht, dass dich im Orkgebiet jemand findet. Im Orkgebiet? Velaya lachte. Ich denke, du bist der große Held, der ganz alleine eine Horde Orks bekämpft hat. Gerade deshalb habe ich auch erstmal genug von denen. Kann ich verstehen. Die sind fast so umgänglich wie Bloodwyn. Was ist eigentlich mit dem? Oh, den hast du hübsch zugerichtet. Ich muss sagen, das kleine Brandmal steht ihm. Aber er scheint das anders zu sehen und ist ziemlich wütend. Hat geschworen, dich zu töten. Hatte er das nicht ohnehin vor? Velaya zuckte mit den Schultern. Jetzt hat er es halt geschworen. Aber was soll's, hier findet er dich eh nicht. Das glaube ich auch. Die Höhle ist wirklich gut versteckt. Woher kennst du sie überhaupt? Von den vier Freunden. Lester hat sie mal zufällig entdeckt. Er hat sich hier mit Gorn versteckt, als sie von einigen Gardisten gejagt wurden. Warum das? Ist eine lange Geschichte. Brabak, der damalige Führer von Gomez Garde, hatte es auf Gorn abgesehen und einige Männer in seinem Auftrag haben ihn hier am Fluss gestellt. Lester kam glücklicherweise gerade vorbei und hatte kurz zuvor seine erste Windfaust verliehen bekommen. Da Gorn verwundet war und noch weitere Gardisten in der Gegend umherstreiften, mussten sie sich verstecken. Und da kam die Höhle hier gerade recht. Später hat Milton hier dann Gorns Wunden geheilt. Er geriet mit einigen Söldnern aus dem neuen Lager aneinander. Ist wie gesagt eine lange Geschichte. Velaya zog die Tasche zu sich heran und öffnete sie. Zum Vorschein kamen Proviant, einige einfache Kleider, der Fokusstein und der Almanach sowie die wichtigsten Habseligkeiten aus meiner Truhe. Ich dachte mir, das könntest du brauchen. Danke. Ich nahm die Tasche entgegen. Ich blickte auf Fokus und Almanach herab. Ich denke, ich werde ins neue Lager gehen. Mutig. Hast du eine bessere Idee? Ins alte Lager kann ich nicht und rumsitzen bringt auch nichts. Außerdem habe ich Koranga gesagt, dass ich versuche, den Wassermagiern den Fokus und den Almanach zu bringen. Hast schon recht. Ich würde auch irgendwas tun wollen. Ich denke, in spätestens einem Monat kannst du zurückkommen. Bis dahin kräht kein Scavenger mehr danach. Gomez ist bei sowas ja recht vergesslich. Und die meisten im Lager haben nichts gegen dich. Glaub mir, in einem Monat ist Gras über die Sache gewachsen. Ein Monat ist eine lange Zeit. Velaya grinste. Vermisst du etwa Bladwin? Bladwin nicht, aber... Velaya blickte mich aus ihren großen, goldbraunen Augen an. Ich dich auch, sagte sie und legte mir eine Hand auf die Schulter. Schweigend blickten wir einander an. Sie war so wunderschön. Die Augen wie zwei Bernsteine, die ebenmäßigen Züge, die zarten Lippen. Ein Schauer durchlief mich. Ich spürte das dringende Verlangen, sie zu küssen. Hier und jetzt. Ich wollte diese herrlichen Lippen schmecken, diese weiche Haut spüren. Doch dann nahm sie ihre Hand von meiner Schulter, wandte den Blick ab. Der Zauber des kurzen Augenblicks war verschwunden. Ich werde wohl kaum einen ganzen Monat brauchen, um den Wassermagiern die Sachen zu überbringen, ergriff ich nach einem Moment wieder das Wort. Na dann lass dir mal was einfallen. Hier in der Höhle bleibe ich jedenfalls nicht. Ist doch gut so. Ich habe nämlich keine Lust, mich jeden Tag hierher zu schleichen und dir was zu essen zu bringen. Und rauszugehen, um zu jagen oder Waldbären zu pflücken, ist zu gefährlich. Dazu sind wir noch zu nah am Lager. Vielleicht bleibe ich ja den Monat bei Gorn, wenn mir da nicht alle die Kehle durchschneiden wollen, weil ich Gardist bin. Nun, wenn du da bleibst, sehen wir uns vielleicht doch eher. Seit wann treibst du dich denn im neuen Lager rum? Ich treib mich nicht im neuen Lager rum, aber ich bin ab und an bei Laris. Du kennst Laris? Nein, woher sollte die Katze von Vengar denn auch den König der Diebe kennen? Auch wieder wahr, gab ich zu. Wir sind gute Freunde. Und ich bin wohl die einzige Frau, die von sich behaupten kann, mit Laris befreundet zu sein. Wieso? Was hat er gegen Frauen? Velaya schnaubte. Eher im Gegenteil. Ich bin wohl die einzige Frau, die von sich behaupten kann, nur mit ihm befreundet zu sein. Aber wenn du ins neue Lager willst, solltest du jetzt wirklich los. Sonst verplappern wir uns noch weiter und es ist Mittag. Hast recht. Na dann, bis bald. Velaya schloss mich in die Arme und drückte mich in einer kurzen Umarmung an sich. Ja, und viel Glück. Das war Kapitel 32. Die geheime Höhle. Ja, sieh zu, sieh zu!